ist ja noch ein Prophet, aber nicht der Predator. Den Predator meinte ich doch. So viele mit P. Da ist er, der Prophet in Holz. Ja, ich habe mich gerade gegen den Silent entschieden. Da war nur Hardcore, Techno, Bum Bum, Ultra, Boosting You from the Stool. War da nur Sound. Das hört sich analog digital an. Ja, gestern, normalerweise habe ich den Predator, nutze ich sonst immer. Der, den ich gestern den ganzen Tag gespielt habe, der ist. Aber der gibt mir jetzt, ich muss mal was Neues, weil er. Jetzt ist der Prophet Version 2. Tutu. Ja, den digitalen Charme, den versprühe ich auch so. Ja, aber ich weiß, was du meinst. Aber hier. Da ist der digitale Charme auch. Aftertouch hier. Hast du auch Aftertouch-Keyboard? Beide Aktiven, was meinst du mit beide Aktiven? Ah, okay. Ja, ich habe damals ein Schnäppchen gemacht mit diesem Area 61. Das ist damals bei eBay für 80 Euro, glaube ich, über die Theke gegangen. Ganz gute Tasten und eingebautes Audio-Interface mit richtig guten Wandlern und einem guten Kopfhörerverstärker. Für meine Ansprüche gut genug zumindest. Aftertouch. Touch. All-in-One sozusagen. Nur ein Wunder, dass ich den nicht toasten kann. Tja, ich muss erstmal hier was finden, was mich antörnt. Das hört sich ganz gut an. Lass uns mal hier irgendwie so Tron-Style machen mit so wabbelndem Bässen und dann nur so Terror digital. Captain Future kenne ich auch. Sehr gute Serie. Soundtrack, glaube ich. Finde nix. 10.000 Presets und ich finde nix, wie immer. Oh nee, das ganze Geschraube. Ich bin mehr so der Preset-Nutzer und Cut-Off-Einsteller. Ja, schon klar. Ich sag ja, das ganze Geschraube, bis da mal was bei rumkommt. Oder irgend so ein Sinuston und dann schraub dich frei. Nee, da muss ich ganz, ganz lange Urlaub haben und ganz gutes Rauchen. Dann schraube ich vielleicht auch mal. Ich füge jetzt erstmal meiner Stimme verschandelnde Effekte hinzu. Nehmen wir auch mal was Neues heute. Bestimmt stürzt gleich alles ab. Oh, da hat einer den Sound verändert hier, die Geschwindigkeit. 1, 2, 1, 1, 1. Eins. Test. Mm-hmm. was machen. Benjamin Drums. Benjamin Drums. Ninja. Ninja. Und schon fleißig gearbeitet heute. Delay. Ja, dann ist gut. Hast das Bruttosozialprodukt ja gesteigert. Delay. Left to right. Versuchen zu machen.

Prophet ist vorbei. Es lebe der Predator. Also mich entspannt das ja hier mit diesem Rumgelaber so. Wenn der auf den Nerv geht, muss sagen, ich kann das aushalten. Oh. Martin and Phil B. Yeah. the guitar. Martin on drums, I got some songs. Yeah, this is for the deep life. I'm flying so high. Zum Friedhof kommen? Dies ist der Telefon-Style. Yeah. This is the Telefon-Style. Everybody's free. Shut. Roscoe Ferrari. Hmm. not easy. Digging in the next tree. I'm feeling so alone. I'm a chipmunk on fucking Earth. I'm the last chipmunk on fucking Earth. I'm so alone. I'm so alone on Earth. I'm the last chipmunk on Earth. Hey! I'm a little tired and out of motivation, but I will try. We'll be right back. Okay, sorry. CG. Oh, mm-hmm.